Erster seht, wie sehr der Vater uns liebt, denn er nennt uns seine Kinder und wir sind es wirklich. Die Welt erkennt uns jedoch nicht, weil sie Gott selbst nicht erkannt hat. Zweiter, liebe Freunde, wir sind jetzt schon Gottes Kinder, obwohl noch nicht sichtbar ist, was wir in Zukunft sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er erscheint, weil wir ihn dann so sehen, wie er wirklich ist. Dritter, jeder Mensch, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sein Leben, weil auch Christus vollkommen rein ist. Vierter, wer sündigt, handelt gegen das Gesetz Gottes, denn jede Sünde ist im Grunde eine Gesetzlosigkeit. Fünfter, ihr wisst, dass Jesus Christus gekommen ist, um unsere Sünden wegzunehmen, obwohl er selbst völlig ohne Sünde ist. Sechster, wer eng mit ihm verbunden bleibt, sündigt nicht dauerhaft, während jemand, der sündigt, ihn weder gesehen noch wirklich erkannt hat. Siebter, liebe Kinder, lasst euch von niemandem täuschen, denn wer gerecht handelt, ist gerecht, so wie auch Christus gerecht ist. Achter, wer sündigt, gehört zum Teufel, weil dieser von Anfang an sündigt, weshalb der Sohn Gottes erschien, um die Taten des Teufels zu zerstören. Neunter, wer von Gott geboren wurde, sündigt nicht gewohnheitsmäßig, da Gottes Wesen in ihm bleibt und er deshalb nicht sündigen kann. Zehnter, daran erkennt man deutlich den Unterschied zwischen Gottes Kindern und den Kindern des Teufels, wer nicht gerecht handelt oder seinen Bruder nicht liebt, gehört nicht zu Gott. Elfter, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, nämlich, dass wir einander aufrichtig lieben sollen. Zwölfter, wir sollen nicht wie Kain sein, der zum Bösen gehörte und seinen Bruder ermordete, weil seine eigenen Taten schlecht, die seines Bruders aber gerecht waren. 13. Wundert euch also nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. 14. Wir wissen, dass wir den Tod verlassen haben und zum Leben gelangt sind, weil wir unsere Geschwister lieben, während jemand ohne Liebe im Tod bleibt. 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben dauerhaft in sich trägt. 16. Wir haben die wahre Liebe dadurch erkannt, dass Christus sein Leben für uns opferte, weshalb auch wir bereit sein sollten, unser Leben für unsere Geschwister einzusetzen. 17. Wenn jemand materiellen Besitz hat und sieht, dass sein Bruder Not leidet, ihm aber nicht hilft, wie kann dann die Liebe Gottes in ihm bleiben? 18. Liebe Kinder, wir sollen nicht nur mit leeren Worten lieben, sondern unsere Liebe durch echte Taten und Wahrheit beweisen. 19. Dadurch erkennen wir, dass wir zur Wahrheit gehören und können unser Gewissen vor Gott beruhigen. 20. Selbst wenn unser eigenes Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz, weil er alles über uns weiß. 21. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen uns nicht beschuldigt, können wir voller Vertrauen zu Gott kommen. 22. Wir erhalten von ihm, worum wir bitten, weil wir seine Gebote befolgen und das tun, was ihm gefällt. 23. Sein Gebot lautet, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander so lieben, wie er es uns befohlen hat. 24. Wer seine Gebote hält, bleibt mit Gott verbunden und Gott bleibt in ihm, was wir durch den Heiligen Geist erkennen, den er uns geschenkt hat.